Hier ist er. Guten Morgen. Wie geht es euch? Wir warten noch ein paar Minuten und dann fangen wir an. Daniel weiß noch nichts davon, was ich gestern entschieden habe. Dass wir die Lives auf höchstens 45 Minuten kürzen. Ich erkläre euch warum. Nicht wegen mir. Ich bin sowieso schon wach. Aber ich habe bemerkt, dass viele Menschen erst später am Tag schauen. Und für viele ist es schwierig, dann eine ganze Stunde zu schauen. Daher habe ich entschieden, dass ich sie etwas kürzer halte. Wahrscheinlich so zwischen 30 und 45 Minuten. Die unter euch, die live zuschauen, sollten gleich am Anfang dabei sein. Wenn ihr euch 20 Minuten verspätet, dann habt ihr schon die Hälfte des Lives verpasst. Schau, die Leute sagen, dass es sehr vernünftig ist. Okay, let's get going. Okay, legen wir los. Wir warten, bis wir 300 Leute haben, dann fangen wir an. Wir sind bei 270, gleich starten wir. Gestern war richtig gut. Jedenfalls habe ich es genossen. Wir hatten ein paar wirklich tolle Zeugnisse. Wisst ihr, es geschehen gute Dinge in dieser Welt. Hey, Kelly. Good morning, Kelly. Take good care of my lady, please. Bon dia, Kelly. Okay, so, do you know yesterday I was talking about the difference between maturity and immaturity? Gestern habe ich über den Unterschied von Reife und Unreife gesprochen. Give me or make me. Gib mir oder mach mich. And unfortunately, most Christians have the approach to God, give me. Leider nähern sich die meisten Christen Gott mit dem Ansatz, gib mir. Instead of the attitude, Lord, make me. Anstatt mit der Einstellung, Herr, mach mich. Make me the one who shows your goodness. Mach mich zu dem, der deine Güte zeigt. Last night I woke up with a deep, deep, deep cry in my spirit. Letzte Nacht bin ich mit einem sehr starken Schrei in meinem Geist aufgewacht. It was so deep that I couldn't go back to sleep. Es war so stark, dass ich nicht mehr einschlafen konnte. And here was the cry that just came out of my heart. Folgendes war der Schrei, der aus meinem Herzen kam. Lord, please will you allow me to represent you well. Herr, würdest du mir bitte erlauben, dich gut zu repräsentieren? So I was laying in my bed, I was entertaining this thought. Also lag ich auf dem Bett und habe über diesen Gedanken nachgedacht. And I was wondering, is it time to get up, time to go get some more sleep? Und überlegt, ob ich aufstehen sollte oder doch versuchen sollte zu schlafen. And then here's what I've come to the conclusion. Und bin dann zu folgendem Schluss gekommen. That the cry that woke me up from my spirit was actually the cry of the heart of God. Dass der Schrei, von dem ich aufgewacht bin, eigentlich der Schrei des Herzens Gottes war. You see, we the children of God in general, and I understand in general. Schaut, wir die Kinder Gottes generell, ich verstehe das als grundsätzlich. We have not represented God very well. Haben Gott nicht gut repräsentiert. We've represented him very, very badly. Wir haben ihn wirklich sehr schlecht repräsentiert. The church did a terrible job to represent God. Die Kirche hat Gott überhaupt nicht gut repräsentiert. Either the church represented him as some religious figure. Entweder hat die Kirche ihn als eine religiöse Figur dargestellt, that is just always angry, der einfach immer verärgert ist. Oder als ein Gott, dem alles egal ist. Du kannst tun, was du willst, es ist ihm egal, denn er ist nur Liebe. Aber seht ihr, beides ist falsch. Erinnert ihr euch, gestern habe ich vom verlorenen Sohn aus Lukas 15 erzählt. Und wir haben gesagt, die Unreife des jungen Sohnes war, gib mir, gib mir, gib mir. Den Vater interessiert's nicht. Gib mir einfach nur. Aber natürlich kam er zurück und sagte dann, mach mich. Schaut, der ältere Sohn hat den Vater auch sehr schlecht repräsentiert. Als ein Vater, der nur hart und fordernd ist und es nichts Gutes an ihm gibt. Wisst ihr, Gott ist gut, er ist so perfekt gut und wir haben es der Welt nicht gezeigt. Und die, die es scheinbar angefangen haben zu verstehen, sind wie der verlorene Sohn. You know, the people who are understanding the new covenant, they just now take, but they don't care about the father. Die Leute, die den neuen Bund verstanden haben, nehmen und nehmen, aber interessieren sich nicht für den Vater. So it's really time to represent the father well. Es ist also wirklich an der Zeit, den Vater gut zu repräsentieren. Jesus represented the father very well. Jesus hat den Vater sehr gut repräsentiert. So this is the deep cry from my heart that I woke up in. Das ist mein sehr tiefer Herzensschrei, mit dem ich aufgewacht bin. Ich bin dann also aufgestanden und saß die meiste Zeit der Nacht in meinem Stuhl. Dann gab der Herr mir ein paar Erlebnisse, in denen er mich in den Himmel nahm. Darüber werde ich heute aber nicht sprechen. Er zeigte mir Dinge in meinem eigenen Herzen. Wisst ihr, je mehr ich das Verlangen des Vaters erkannte, dass er gut repräsentiert werden will, desto mehr hat mein Herz geschmerzt und ich sagte, Herr, würdest du mir erlauben, dass ich die Person bin, die dich gut repräsentiert? Ich fing dann einfach an zu weinen und zu rufen und zu weinen. And I said, Lord, will you give me the grace to spread your goodness all over the world? Ich sagte, Herr, würdest du mir bitte die Gnade erweisen, deine Güte in der ganzen Welt zu verbreiten? I want to really, really, really represent you well. Ich will dich wirklich sehr gut repräsentieren. Look, it's very interesting. Schaut, es ist sehr interessant. Jesus hat die Jünger nicht mit einer langen Liste an Regeln und Gesetzen zurückgelassen. Er ließ sie mit einer sehr einfachen Anleitung zurück. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch einander liebt. Und wir, die Kirche, haben failed so miserably at this one simple thing that he wanted us to show. Und wir als Kirche sind an dieser einen einfachen Anleitung so gescheitert. Wir müssen also anfangen, den Vater gut zu repräsentieren. Daran soll die ganze Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nicht daran, wie viele Zeichen und Wunder ihr tut. Nicht daran, wie viele Kranke ihr heilt und wie viele Tote ihr wieder auferweckt. Aber daran, wie ihr euch wirklich untereinander liebt. So then the Lord began to talk to me about 2 Timothy 3, verse 1. Dann begann der Herr mit mir über 2. Timotheus 3, Vers 1 zu sprechen. Folgendes sagte er. Reinhard, wenn die Zeiten dunkler und dunkler werden, the true judge of Jesus Christ that I'm raising up is going to live exactly the opposite of what 2 Timothy 3, verse 1 said. Wird die wahre Kirche Jesu Christi, die ich hervorrufen werde, genau das Gegenteil von 2. Timotheus 3, Vers 1 leben? And suddenly this thing hit me. Und plötzlich habe ich erkannt, as the darkness gets darker, the light will begin to shine brighter. So wie die Dunkelheit dunkler wird, so wird das Licht anfangen heller zu scheinen. Remember. Erinnert euch. At the end of the days before Jesus coming back, which will be soon. In den letzten Tagen, bevor Jesus wiederkommt, was bald sein wird. There will be such a clash between the kingdom of the darkness and the kingdom of the light. It will be very obvious. Wird es solch eine Konfrontation geben zwischen dem Königreich der Dunkelheit und dem Königreich des Lichts, dass es offensichtlich sein wird? So many people who call themselves Christian and children of God, they're going to be shown that really, they don't walk like that. Vielen, die sich Christen und Kinder Gottes nennen, wird gezeigt werden, dass sie es nicht wirklich sind. So when I began to cry out and I realized it was God's cry. Ich fing an zu weinen und erkannte, dass es Gottes Weinen ist. You know, it's very hard to describe spiritual experiences. Wisst ihr, es ist sehr schwierig, geistliche Erfahrungen zu erklären. Ihr müsst etwas mehr von Daniel sehen. You know, like how do you describe a spiritual experience? There's no words to describe. Wie soll man geistliche Erfahrung erklären? Es gibt dafür keine Worte, um es zu beschreiben. You know, like Paul said, I know a man who was caught up in the third heaven and he saw things that are inexpressible. So wie Paulus erzählte, der einen Mann kannte, der im dritten Himmel war und Dinge sah, die unbeschreiblich waren. You know, and many times I think, yeah, I understand you. Und oft denke ich, ja, ich verstehe dich. Trying to find words to express my experience, but they're inexpressible. Ich versuche Worte zu finden, die mein Erlebtes ausdrücken können, aber es ist nicht möglich. Am besten kann ich es so beschreiben. I woke up and my heart was crying, God. Please, I want to represent you well. Als ich aufgewacht bin, hat mein Herz gerufen, Gott, bitte, ich will dich gut repräsentieren. Und als ich mich dem Rufen meines Herzens hingegeben habe, habe ich erkannt, dass es nicht mein Rufen ist, sondern Gottes Rufen und Verlangen. So the heart of God is crying like this. Gottes Herz ruft also auf diese Weise. Where are my people who will represent me well? Wo ist mein Volk, das mich gut repräsentiert? Where are my children who represent me as the one that I truly am? Wo sind meine Kinder, die mich so repräsentieren, wie ich wirklich bin? So I began to respond to the cry of the heart of God. Und so begann ich dem Ruf des Herzens Gottes zu antworten. Lord, here I am. Please allow me to be that man. Herr, hier bin ich. Bitte erlaube mir, dieser Mensch zu sein. Let me be the guy who represents you well, so that your heart is pleased. Lass mich derjenige sein, der dich gut repräsentiert, damit dein Herz zufrieden ist. Neither of the two sons in Luke 15 represented the father well. Schaut, keiner der beiden Söhne in Lukas 15 hat den Vater gut repräsentiert. Einer machte Gott zu einer harten religiösen Figur. And the other one made God a God who the only thing he wants to do is just bless you, bless you, bless you and prosper you. Und der andere machte aus ihm einen Gott, der nur segnet, segnet, segnet und dir Wohlstand gibt. And just live a life and talk about how blessed I am. Und einfach nur das Leben lebt und darüber spricht, wie gesegnet man ist. But we see that both of them didn't represent the Father well. Aber wir erkennen, dass beide den Vater nicht gut repräsentiert haben. The Father heart was very simple. Das Vaterherz war ganz einfach. Look, he said to the older son. Schaut, er sagte zum älteren Sohn. He said, because the older son said, so many years have I served you, and you haven't given me anything. Denn der ältere Sohn sagte, so viele Jahre habe ich dir gedient und du hast mir nichts gegeben. And the father said, son, everything is mine, that's yours. Der Vater antwortete, Sohn, alles was mein ist, ist auch dein. So the younger son understood it and he took everything because it was his. Der jüngere Sohn hatte das verstanden, denn er nahm alles, weil es sein war. But then he just lived his own life. Aber dann hat er einfach nur sein eigenes Leben gelebt. Aber der Vater wollte, dass er sein Sohn ist, der in seiner Gegenwart lebt. Und so müssen wir Gott repräsentieren. Der Vater, der sagt, alles, was ich habe, ist dein. Und dann sagt er, please, will you stay close to my heart? Würdest du bitte nah an meinem Herzen bleiben? Please, will you never allow to take these things your heart, but always let me conquer your heart? Würdest du es bitte nie erlauben, dass diese Dinge dein Herz haben, sondern dass ich dein Herz erobern kann? So then the Lord said to me this last night. Dann sagte der Herr mir letzte Nacht. He said, Reinhard, the children that represent me well. Reinhard, die Kinder, die mich gut repräsentieren. That will simply live exactly the opposite. Of 2 Timothy 3, verse 1. 1, 2 and 3, you know this, and 4. Sind die, die einfach genau das Gegenteil von 2 Timotheus 3, 1 bis 4 leben. Here's what it says in 2 Timothy 3, 1. Folgendes steht in 2 Timotheus 3, Vers 1. But know this, that in the last days perilous time will come. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. So the Bible is very clear. In the last days it's not getting better, it's getting worse. Die Bibel sagt es sehr deutlich. In den letzten Tagen wird es nicht besser, sondern schlimmer. melhor, mas ia ficar pior. So people who are preaching it's all gonna get better, it's all gonna get back to normal, they have no understanding of the Bible, in my opinion. Die Leute also, die predigen, dass alles wieder besser und wieder normal wird, haben meiner Meinung nach kein Verständnis der Bibel. If you study Luke 21, Matthew 24, the book of Daniel, Thessalonians, Timothy, you will see very clearly that's not how the Bible talks. Wenn du Lukas 21, Matthäus 24, das Buch Daniel, die Thessalonicher, Timotheus durcharbeitest, erkennst du deutlich, dass die Bibel so nicht spricht. This guy is a genius. Wow, dieser Typ ist ein Genie. How can anybody translate so good? First thing in the morning. Wie kann überhaupt jemand so gut übersetzen? Und das gleich schon am Morgen. Jeez, you are so good, son. So toll, mein Sohn. Ich bin so stolz auf dich. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich an all das erinnerst, was ich gerade gesagt habe. Wow. So, I didn't miss anything. Du hast nichts ausgelassen. So, here's what the Bible says. It's going to get worse. Hör zu, die Bibel sagt also, dass es schlimmer werden wird. Remember, erinnert euch, the wheat and the tares are growing together. Das Unkraut und der Weizen wachsen zusammen. So as the darkness will get much, much darker, the true sons of the light will shine so much brighter. So wie also die Dunkelheit viel dunkler wird, werden die wahren Söhne des Lichts umso heller leuchten. Os verdadeiros filhos da luz vão brilhar ainda mais forte. So look, as the time gets worse for the true church of Jesus Christ, the times will get better. Schaut, so wie die Zeiten schlimmer werden, wird die Zeit für die wahre Gemeinde Jesu Christi besser. Because as the times get better for the church, why do they get better? Die Zeiten für die Gemeinde werden besser. Warum ist das so? Because it's the opportunity for us to represent God well. Weil es eine Gelegenheit für uns ist, Gott gut zu repräsentieren. Never have we had this opportunity. Diese Möglichkeit hatten wir noch nie. Nunca tivemos essa oportunidade antes. Remember. Erinnert euch. It's gonna get worse, much worse, yes. Wird es schlimmer? Viel schlimmer, ja. Is it gonna get much better for us? Much better, yes. Wird es für uns viel besser? Viel besser, ja. Not much better in the sense that we're not gonna be affected by this thing. Nicht viel besser in dem Sinne, dass wir nicht davon berührt werden würden. But in the sense that we can show who we truly are in Christ. Aber in dem Sinne, dass wir zeigen können, wer wir wirklich sind in Christus. We can bring light to this hopeless world. Wir können Licht in diese hoffnungslose Welt bringen. So the Lord said to me, Reinhard, if you really respond to my cry of my heart. Der Herr sagte zu mir, Reinhard, wenn du wirklich dem Ruf meines Herzens antwortest. And if you really want to represent me well. Und wenn du mich wirklich gut repräsentieren willst. You have to live exactly opposite of 1 Timothy 3. Dann musst du das genaue Gegenteil von 1. Timotheus 3 leben. So I said to the Lord, I do want to represent you. Ich sagte zum Herrn, ich will dich gut repräsentieren, bitte. Let me be one of those manifest sons of God that truly represent you. Lass mich einer von diesen manifestierten Söhnen Gottes sein, die dich wahrlich repräsentieren. So the first thing that he says is man will be lovers of themselves. Das erste, was er sagt, ist, dass die Menschen selbst verliebt sein werden. So here is what this word means. It's a compound word. Folgendes bedeutet dieses Wort. Es ist ein zusammengesetztes Wort. It means that I am in love with myself in a self-centered way. Es bedeutet, dass ich in mich selbst verliebt bin auf eine egoistische Weise. It means I am my closest friend. Es bedeutet, dass ich mein bester Freund bin. Do you know? So what's the opposite of that? Und was ist das Gegenteil davon? True love. Wahre Liebe. Love never seeks its own interest. Liebe sucht nie nach dem Seinen. So if you want to represent God well, wenn du Gott gut repräsentieren willst, the first thing you have to choose is that you will live a completely selfless life. Ist deine erste Entscheidung, ein völlig selbstloses Leben zu führen. You will not be irritated. Du wirst lässt dich nicht erbittern. You will be patient, you will be kind. Du bist geduldig, du bist nett. You always ask God to search your heart. Du bittest Gott immer darum, dein Herz zu prüfen. You always be real enough to look at your heart and see, do you really walk in love? Du bist immer ehrlich genug, um dein Herz anzuschauen, ob du wirklich in Liebe unterwegs bist. You know, Daniel asked a really, really great question about You ask a very good question at the EPS this last week. Wisst ihr, Daniel hat mir vergangene Woche während EPS eine wirklich tolle Frage gestellt. Und es war meiner Meinung nach einer der spektakulärsten Wochenenden, die wir je hatten. Es war so tiefgreifend, als wir unsere Herzen angeschaut haben. Daniel hat folgende Frage gestellt. Liebe lässt sich nicht verärgern. Aber während ich im Prozess der Veränderung meines Herzens bin, kann ich in diesem Prozess verärgert sein? So ähnlich, oder? Ja. Und dann sagte er, ich denke, er hat versucht, mich zu erwischen. Er sagte, Jesus war auch verärgert. Das ist Daniels Lieblings-Jesus. Schaut. Jesus war nie verärgert, weil die Menschen etwas getan haben, das ihn beleidigt hätte. Wer hat ihn verärgert? Er war nur irritiert, als die Pharisäer the terrible thing that was so against the Father. Er war über die Pharisäer verärgert, weil sie etwas Schreckliches getan haben, das so sehr gegen den Vater ging. Jesus said, you put burden on people which they can't carry and you're not lifting a finger. Jesus sagte, ihr legt den Leuten Bürden auf, die sie nicht tragen können und ihr rührt keinen Finger. So they opposed the goodness of God. That's what Jesus was irritated. It was not a self-centered irritation. Sie widersetzten sich der Güte Gottes. Davon war Jesus verärgert. Es war kein egoistischer Ärger. So here is what we need to do. Folgendes musst du tun. Wenn du den Vater gut repräsentieren möchtest, wenn du in dieser schrecklich dunklen Welt ein Licht sein möchtest, ist die erste Entscheidung, die du treffen solltest, ich werde nicht für mich selbst leben. Es ist sehr deutlich, der Weg zum wahren Leben in Christus liegt im Tod seiner selbst. Die vergangene Woche habe ich wirklich intensiv mit Gott verbracht. Einer meiner Schreie aus tiefstem Herzen während dieser Woche waren, Vater, ich will Galater 2,20 erleben. I've been crucified with Christ. It's not longer I who live. It's Christ who lives in me. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Nur insoweit du das Kreuz und das gekreuzigte Leben akzeptierst. Dich selbst, deine Träume, Wünsche und Hoffnungen kreuzigst. Only in that same measure Christ will express himself through you. Nur in diesem selben Maß wird sich Christus durch dich ausdrücken. Du musst dich also entscheiden, willst du dich selbst ausdrücken oder willst du, dass sich Christus durch dich ausdrückt? You know, and once this becomes a heart cry, the Holy Spirit will reveal us how much we still want to express ourselves. Und wenn das einmal unser Herzensschrei wird, wird der Heilige Geist offenbaren, wie viel wir selbst uns immer noch ausdrücken wollen. So those who represent the Father well are first of all those who love well. Die, die den Vater gut repräsentieren, sind zuallererst die, die gut lieben. Ask yourself this question in everything you do. Stell dir selber diese Frage in allem, was du tust. Why do I do what I do? Warum tue ich, was ich tue? You see, I keep coming back to 2 Corinthians 2. Ich komme immer wieder zurück auf 2. Korinther 2. Das ist aber 1. Korinther 4, Vers 5. Judge nothing before the time. Richtet nicht vor der Zeit. Nichts. Because when Jesus Christ will come back, denn wenn Christus wiederkommt, he will judge according to the motivation and intentions of our hearts. Wird er nach der Motivation und Intentionen unserer Herzen richten. So one day when Jesus will come back, he will ask me. Eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, wird er mich fragen, Reinhard, why did you do your devotions every morning? Reinhard, warum hast du jeden Morgen diese Andachten gemacht? He's interested in why I do what I do. Er ist daran interessiert, warum ich tue, was ich tue. And it's the motives that he will judge. Es sind die Motive, die er richten wird. Reinhard, why do you save the children in Brazil? Reinhard, warum rettest du die Kinder in Brasilien? Reinhard, why do you use the social medias? Reinhard, warum benutzt du die sozialen Medien? Reinhard, warum hast du die Schule für Prophetie und Übernatürliches eröffnet? Genau das ist Jesus wichtig. Denn wahre Liebe tut niemals etwas aus egoistischen Motiven heraus. Ich erinnere mich, als der Herr anfing, mein Herz über Liebe mit einem Haken zu konfrontieren. Und als er mir zeigte, wie viele Haken ich in meinem Leben habe. Als er mir zeigte, wie viel ich für Menschen tat, damit ich einen Schulterklopfer bekomme, was für ein toller Typ ich doch sei. Ich erinnere mich, wie der Geist und das Wort Gottes mein Herz durchbohrte. Es ist so, so einfach, vom Weg der selbstlosen Liebe abzukommen. Ich habe mich entschieden, dass ich mein Leben mit konstanter Überprüfung meines Herzens durch den Heiligen Geist leben möchte. Folgendes habe ich gelernt. Wenn du nicht sehr schnell antwortest, wird der Heilige Geist nicht darauf bestehen. Wisst ihr, wir haben diese Idee, wenn Gott etwas in meinem Leben geändert haben möchte, dann wird er es schon tun. Das ist aber nicht wahr. Und ich werde dir auch sagen, warum. Weil Gott uns die Freiheit der Wahl lässt. Wir geben nicht jetzt Rechenschaft über unser Leben ab, sondern am Ende unseres Lebens. That's wonderful, but that's scary. Das ist wunderbar und auch erschreckend. Why is it wonderful and scary? Warum ist es wunderbar und erschreckend? Because as long as you're alive, you still have the opportunity to fix it. Denn solange du noch am Leben bist, hast du die Chance, es zu korrigieren. So that's the wonderful thing. Das ist das Wunderbare. Because as long as I'm alive, I can always say, oh my God, I screwed up. Denn solange ich noch lebe, kann ich immer sagen, oh mein Gott, ich habe es vermasselt, ich muss das wieder in Ordnung bringen. Aber warum ist das auch erschreckend? Es ist erschreckend, denn ich kann mein ganzes Leben leben und denken, dass alles in Ordnung ist und eines Tages vor Jesus stehen und herausfinden, ups. So I've begun to develop this cry in the heart, Lord, please reveal my heart to me. Daher ist dieser Herzensschrei entstanden. Herr, bitte offenbare mir mein Herz. Because so many times we don't even see what's going on in there. Denn so oft sehen wir nicht einmal, was darin vor sich geht. So if you want to represent him well, you have to live the opposite of men being lovers of themselves. Wenn du ihn also gut repräsentieren willst, dann musst du das Gegenteil von den Menschen leben, die viel von sich halten. Nämlich wahrlich selbstlose Liebe. Wirklich in ein Leben kommen, in dem egal was du tust, es alles wegen Jesus und den anderen geschieht. So repräsentieren wir ihn gut. Because as we look through what's happening in the world and in 2 Timothy 3, denn wenn wir schauen, was in der Welt und in 2. Timotheus 3 geschieht, I'm sorry to shock you and wake you up. Es tut mir leid, dich zu schockieren und aufzuwecken. But who is hey Kaiser? Hallo Kaiser. Liebe dich, mein Freund. Wir sollten uns mal wieder treffen. Jetzt gerade habe ich aber nicht viel Zeit. Hört zu. Ich hoffe, ihr seid bereit für einen Schock. Wie wir nun auf das Ende unserer Zeit zugehen und Jesus bald wiederkommt, wird Folgendes passieren. Die Dunkelheit wird weiter und weiter zunehmen. Jesus hat uns sehr deutlich gezeigt, wer die Dunkelheit kontrolliert. Principalities and powers and demons. Es ist der Teufel mit seinen Herrschaften und Dämonen. So, if you live a life that you are self-focused, self-centered, you've surrendered yourself to the devil and his kingdom. Wenn du also ein Leben in Selbstbezogenheit und Egoismus lebst, hast du dich dem Teufel und seinem Königreich hingegeben. Es ist mir egal, ob du dich Christ nennst. Es ist mir egal, ob du Bibelverse hast, die bestätigen, dass es okay ist, was du tust. Es ist mir egal, wie sehr du dich rechtfertigst. Es gibt keine drei Königreiche, nur zwei. Das Königreich der Dunkelheit und das Königreich des Lichts. Die Bibel ist in der Hinsicht sehr deutlich. Welchem Königreich du dich hingibst, ist deine Entscheidung. So many people who are Christians and have accepted Jesus as Savior, but in their day-to-day life they've surrendered to the kingdom of darkness. So viele Menschen, die Christen sind und Jesus als ihren Erretter angenommen haben, leben das tägliche Leben übergeben an das Königreich der Dunkelheit. So you have to choose every day, in fact you have to choose moment by moment. Jeden Tag musst du dich entscheiden, tatsächlich sogar von Moment zu Moment, welchem Königreich du dich hingibst. Und mir ist so bewusst, dass es sehr viele Christen geben wird, die sich dem Königreich der Dunkelheit hingeben werden, bevor Jesus wiederkommt. Ich rede nicht davon, die Erlösung zu verlieren. Ich rede davon, wovon Paulus in 1. Korinther Kapitel 3 gesprochen hat. Dass alles, was wir tun, durch das Feuer geht. Alles. Alles, was du für dich getan hast, genau genommen wird alles durch das Feuer gehen. Was du für dich selbst und eigenständig getan hast, durch dich selbst, wird das Feuer nicht überleben. Du wirst deine Erlösung nicht verlieren. Du wirst errettet sein, sagt Paulus. Aber durch das Feuer wird dann keine Belohnung übrig bleiben. Du wirst nackt vor Jesus stehen. Schau, was Römer 11, Vers 36 sagt. Everything is from him, through him, and to him. Alles ist von ihm, durch ihn und zu ihm. So the only thing that survives the fire is from him, through him, and back to him. Das Einzige, was das Feuer bestehen wird, ist von ihm, durch ihn und zurück zu ihm. So it can start from him. Es kann also von ihm anfangen. Aber wenn es bei dir endet, wird es das Feuer nicht überleben. Worum geht es also in deinem Leben? Selbstlose Liebe, alles zeigt zurück auf ihn. Alles verherrlicht ihn. Alles geht zurück, sodass wir nicht diejenigen sind, die für irgendwas die Ehre bekommen. Das ist so tricky, and I'll tell you why. Das ist wirklich knifflig und ich sage dir auch warum. Because our heart always wants that we are in the center. Weil unser Herz immer will, dass wir im Mittelpunkt stehen. That's why in the last days people will always put themselves in the center. That's how the human heart is. Deshalb werden sich die Menschen in den letzten Tagen immer in den Mittelpunkt stellen. So ist das menschliche Herz. The whole kingdom of darkness is all about itself. Im ganzen Königreich der Dunkelheit geht es nur um sich selber. Think about the temptation in the Garden of Eden. Denk mal an die Versuche im Garten Eden. It was all about self-centeredness and self-focus. Es ging nur um Selbstbezogenheit und Fokus auf sich selbst. Hey, eat this and you can get something else. Hey, iss das und du bekommst etwas anderes. Eat this, you can be like God. Iss das und du wirst wie Gott sein. Eat this and one more pleasure that you can get. Iss das für noch ein Vergnügen. You know, devil is the most self-focused being that exists. Wisst ihr, der Teufel ist das selbstbezogenste Wesen, das existiert. Think about this. Überleg mal. Why was he thrown out of heaven? Warum wurde er aus dem Himmel geworfen? Ich will den Thron haben. Ich will diese Position haben. Der Grund für seinen Rausschmiss war der Fokus auf sich selbst. Der Mittelpunkt des Himmels ist Liebe und Liebe ist niemals selbstbezogen. Denk mal darüber nach. Schau dir mal dieses wunderschöne Paradox an. Wenn du selbstlos liebst, bekommst du. Wollt ihr ein Beispiel sehen? Jesus selflessly loved and surrendered his life and now he gained millions of children. Jesus hat selbstlos geliebt und sein Leben hingegeben und jetzt hat er Millionen von Kindern bekommen. The cross. The most bitter tree became the most sweet tree, the redemption of humanity. Das Kreuz, der bitterste Baum, wurde zum süßesten Baum, nämlich die Erlösung der Menschheit. We have to break out of this lie that when we selflessly love, we lose. It's not true. Wir müssen aus dieser Lüge ausbrechen, dass wir verlieren, wenn wir selbstlos lieben. Das ist nicht wahr. You know, I've been so crying out to the Lord most of the night, Lord, please. Not only use me to represent you well. Die meisten Nächte habe ich zum Herrn gerufen, bitte Herr, ich möchte nicht nur von dir benutzt werden, um dich gut zu repräsentieren. Aber benutze mich auch, um auf der ganzen Welt Menschen aufzuwecken, die denselben Herzensschrei haben. Verbinde mich mit Menschen, die von ganzem Herzen rufen, Herr, ich will dich auch gut repräsentieren. Deren Herzensverlangen genau das gleiche ist. So which kingdom are you going to surrender, darkness or light? Welchem Königreich gibst du dich hin, Dunkelheit oder Licht? Gott lässt dich wählen. Remember what I said? Erinnert ihr euch, was ich gesagt habe? That if you don't surrender to the right kingdom, the Holy Spirit is not going to insist. Dass der Heilige Geist sich nicht aufdrängt, wenn du dich nicht für das richtige Königreich entscheidest. Because the Holy Spirit will always accept and submit to the will of God. Denn der Heilige Geist wird es immer, wirklich immer akzeptieren und sich dem Willen Gottes unterordnen. And it's been the will of God to give you freedom to choose. Und es ist der Wille Gottes, dass du die Freiheit der Entscheidung hast. So he will talk to you, and if you choose to ignore him, he's going to let you. Er wird mit dir reden. Wenn du dich dazu entscheidest, es zu ignorieren, wird er dich ins Königreich der Dunkelheit gehen lassen. Deshalb wird es immer wichtiger, je dunkler diese Welt wird, dass wir lernen, schnell auf die Stimme des Heiligen Geistes zu reagieren. Wenn wir nicht jetzt eine Einstellung der Sensibilität gegenüber dem Heiligen Geist entwickeln und ihm schnell antworten, wenn er sanft unser Herz berührt, dann wird er uns einfach unsere Wege gehen lassen. Und bevor wir uns versehen, sind wir in der Falle der letzten Tage geraten, Liebhaber unserer selbst. You know, since last week I've been so much thinking about why Jesus represented the Father so well. Wisst ihr, seit letzter Woche denke ich sehr viel darüber nach, warum Jesus den Vater so gut repräsentiert hat. Because in the very beginning, denn ganz am Anfang, when Jesus started to minister, als Jesus anfing zu dienen, he stepped out of the water, stieg er aus dem Wasser und schaut, was Johannes der Täufer sagte. He said, I saw the Holy Spirit descend upon him like a dove. Er sagte, ich sah den Heiligen Geist herabkommen wie eine Taube. But he didn't stop there. Aber er hat da nicht aufgehört. He said, and remain on him. Er sagte, und auf ihm bleiben. So I have a question. Ich habe eine Frage. How do you walk through your life having a dove sit on your shoulder? Wie läufst du durch dein Leben mit einer Taube auf deiner Schulter sitzend? It's one thing to have a dove sit on you, it's another thing having the dove remain on you. Es ist eine Sache, eine Taube auf dir sitzen zu haben, es ist eine andere, dass die Taube auf dir sitzen bleibt. If you are self-focused, self-centered and just do whatever you want to do, you think the dove is going to keep sitting on your shoulder? Wenn du auf dich fokussiert und egoistisch bist und einfach tust, was du willst, denkst du, dass die Taube auf deiner Schulter sitzen bleibt? Wir wissen, dass eine Taube leicht zu verscheuchen ist. Gestern war ich laufen. Hört mal. Ich weiß, ihr denkt vielleicht, es könnte ein Zufall sein, aber ich glaube es nicht. Ich bin dort gelaufen, wo ich immer laufe, und dort habe ich noch nie eine Taube gesehen. Niemals. Ich bin alleine gelaufen. Und dann habe ich Folgendes gedacht. Heiliger Geist, ich möchte lernen, dir gegenüber sehr sensibel zu sein. Ich möchte lernen, so zu laufen, dass die Taube nicht wegfliegt, sondern immer sitzen bleibt. Holy Spirit, I want to learn that the moment you just give me the slightest impression to quickly obey so that you don't fly away. Heiliger Geist, ich möchte lernen, wenn du mir den leisesten Eindruck vermittelst, dass ich dir schnell gehorche, damit du nicht wegfliegst. These were my thoughts and my meditation, my conversation while I was running. Das waren meine Gedanken, meine Meditation und Konversation, als ich am Laufen war. And as I was doing this. Und während ich dabei war, saß da eine Taube auf dem Boden. Und als ich mich annäherte, flog sie weg. Und ich so, wow. Ich lerne die Lektion. Ich hoffe. Laufe vorsichtig mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Walk in such a way that I can live with this incredible presence of my Spirit of God. Ich laufe so, dass ich mit der wunderbaren Gegenwart meines Gottesgeistes leben kann. So, I want to represent him well. The first thing I want to learn is to truly, truly love selflessly. Ich will ihn gut repräsentieren, aber das Erste, was ich lernen will, ist wahrlich selbstlos zu lieben. Surrender to the kingdom of light all day long. Gib dich dem Königreich des Lichts hin, den ganzen Tag lang. Dem Selbst gekreuzigt, damit Christus sich den ganzen Tag durch mich ausdrücken kann. Kein anderes Leben macht Sinn. Hey Leute, wir sind schon fast bei 45 Minuten. Heiliger Geist, wir danken dir einfach. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du die Herzen dieser wertvollen Menschen ergreifst. Erwecke eine Armee, die dich gut repräsentiert. Die lernen, sehr vorsichtig mit der Gegenwart des Heiligen Geistes zu leben. Die lernen, dieser dunklen Welt deine Liebe zu zeigen. Erwecke diese Menschen, Heiliger Geist. Lass uns Teil von diesen Menschen sein. Wir übergeben uns dir völlig. Möge dies über den ganzen Tag dein Herzensschrei sein. Herr, lass mich jemand sein, der den Vater gut repräsentiert. Möge dieser Schrei so tief in deinem Herzen sein, dass er dich mitten in der Nacht aufweckt. Lass mich den Vater gut repräsentieren. Danke. Morgen werden wir für die Kranken beten. Du hast die Aufgabe, mich daran zu erinnern. Okay. Und Donnerstag werden wir mit Matthäus wieder da sein. Danke, Leute.